Im Zusammenhang damit, dass sich der Internationale Frauentag 8. März zum 107. Male jährt, brachte die Zeitung Dodong-Sinmun vom 8. März einen Leitartikel mit dem Titel »Wir beglückwünschen die Frauen von ganzem Herzen, die mit stolzen Heldentaten die Malima-Zeit krönen.« Im Leitartikel wurde wie folgt unterstrichen. Genosse Kim Il-sung sorgte im Feuer des anti-japanischen Krieges für den Beginn der zuzeorientierten koreanischen Frauenbewegung. Und Kim Il-sung und Kim Jong-il wirkten darauf hin, deren Traditionen zuverlässig zu verteidigen. Ihre weise Führung war die Hauptquelle dafür, dass die koreanischen Frauen ein Rad der Revolution kräftig drehen und deutliche Spuren in der Geschichte des Aufbaus des starken und gedeihenden Vaterlandes hinterlassen konnten. Es ist der einmütige heiße Wunsch und Wille der koreanischen Frauen, den Kongress der Malima-Schrittmacher, der am Ende dieses Jahres veranstaltet wird, mit beispiellos großen Arbeitsleistungen zu krönen. Alle Frauen sollen ihre ehrenvolle Mission und Pflicht im Malima-Marsch in der großen Kim Jong-un-Ära treu erfüllen.